Die Landessportwettbewerbe der Kinder der Weißen Schulen fanden am 6. und 7. Juni in der Stadt Wonsan, Bezirk Gangwon statt. Die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und die Kinder der Weißen Schule der Stadt Wonsan sahen sich die Spiele an. Die ausgewählten Kinder aus Weißen Schulen der ganzen Republik rangen in 10 Disziplinen wie in Basketball, Volleyball, Serum und 100-Meter-Lauf um den Sieg. Die Mannschaft des Bezirks Gangwon belegte in der Gesamtwertung den 1. Platz. Den ausgezeichneten Mannschaften wurden die Preise verliehen.